eine nächste Berserk-Besprechung hier von, für und mit Igralex. Kannst du natürlich, also... Natürlich, ich bin der Sidekick. Ja, also es ist wie bei Batman und Robin. Wir machen dann mal Berserk Max Band 5 weiter und da gibt es, wo haben wir aufgehört, da hat ja Guts die Falken verlassen und da setze ich auch gerade wieder an. Ja, also wir waren ja bei der Homosexualität von Griffith, da hat er ja nochmal gezeigt, dass er... cool ist. Ne, das ist ja klar, das ist ja offensichtlich, aber dass ihm Guts sehr wichtig war. Was hältst du denn davon, dass Guts die Falken verlassen hat? Also war das eine logische Konsequenz oder? Ich finde, das war ein notwendiger Schritt, weil Guts, wenn ich jetzt, wie hieß der Typ, Miura, na, wenn ich einfach der Mangaka wäre, ich glaube, ich würde es so schreiben, dass Guts viel früher die Falken verlassen würde, weil er ist halt einen Tick zu lange auch bei ihm geblieben, obwohl das ja schon länger feststand, dass er die verlassen will überhaupt. Okay, ich hätte es anders gesagt, und zwar finde ich, hätte Guts viel länger wegbleiben sollen, weil im Manga kam es so vor, als würde er gar nicht so lange, als wäre er gar nicht so lange weg gewesen, wegen diesen Timeskip. Also es wäre viel interessanter, wenn man erzählt hätte, wie Guts seine eigene Reise angetreten hätte und also ich fand das Tempo genau richtig, aber naja. Ja, ich glaube mal so, wäre das halt jetzt ein Anime, könnte man da halt eine richtig gute Filler-Arc machen, was auf er halt jeden Fall, macht. Aber wurde er nicht gemacht. Aber was jetzt interessant ist, in der Zeit, wo er abwesend ist, begegnet er dem Skull Ritter. Wie heißt der Typ? Skull Knight. Genau, einen Skull Knight. Es kommt zum ersten persönlichen Gespräch zwischen den beiden. Ja, also der Typ kommt einfach so aus dem Nichts, also ziemlich abgefuckt. Da muss ich auch gleich meine erste Kritik äußern, weil der Skull Knight, er ist einfach eine lebende Deus Ex Machina. Also er kommt immer, wenn irgendein Protagonist in Gefahr ist. Und das ist halt schon ziemlich billig geschrieben. Dann machen wir mal weiter. Wir gehen auch mal wieder später zurück zum guten alten Griffith. Und was macht er? Er entjungfert mal einfach mal so eiskalt die Prinzessin Charlotte. Ja, damit hat er bewiesen, dass er bisexuell ist, aber vielleicht will er damit nur seine Homosexualität kompensieren. Wer weiß. Naja, aber jetzt kann man wirklich sagen, hat sich hochgeschlafen und ganz traurige Szene war, wo Casca das auch mitkriegt. Die geht dann hin, merkt, dass das Zimmer abgeschlossen ist und dann hält sie halt das Schwert von... Nee, das ist ja das Schwert von Guts, stimmt, das Abgebrochene. Man kann sagen, Griffith ist halt wortwörtlich eine Bitch. Also schläft sich hoch und ja. Aber da gibt es ja eine interessante Szene, weil Casca erkennt, oh fuck, ich kann nicht mehr die Liebe von Griffith sein und ich konnte auch nicht sein Schwert sein, weil all diese Plätze waren schon besetzt. Aber da Guts ja jetzt weg ist, könnte sie ja zumindest sich wieder hocharbeiten, praktisch, um wieder die rechte Hand zu sein. Aber ob jetzt Griffith das Interesse an ihr hätte, an wie an Guts, das bezweifle ich halt. Ja, das denke ich auch. Also, er hat ja auch absichtlich keine Nähe gesucht, sondern hat absichtlich Abstand gehalten. Von daher wäre da so oder so nichts gelaufen. Wie fandest du eigentlich die Sexszene zwischen Griffith und Charlotte? Namilein! Ich hab Nasenbluten. Ja, ich meine, gut, es war ästhetisch. Es war ästhetisch auf jeden Fall. Ja. Es kommt natürlich so, wie es kommen muss. Der gute alte Griffith wird dabei erwischt und er wird dann von der adligen Garde festgenommen. Und der König, was? Er hat dich in Jungfahrt? Da ist ja ein Blutfleck auf deiner Bettwäsche. Das wollte ich doch machen. Das ist so dieses Muster so. Immer so irgendwelche kranken Könige, die halt immer auf ihre Töchter abgesehen haben oder Grafen. Ja, genau. Also ein typischer, ich weiß nicht, wie kann man da als Beispiel nehmen? Ich meine, hat im Endeffekt irgendwie seine Funktion erfüllt. Der König hatte eine Motivation und sein Hass war gegenüber Griffith auch motiviert. Von daher war es okay, aber... Oh mein Gott. So, nachdem das Ganze einfach jetzt aufgeklärt wurde und Griffith jetzt gefoltert wird, kommt es auch zu der Szene, wo auch der König sucht, seine Tochter zu vergewaltigen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ab vom wirklich der 5., 6. Band ist wirklich, was Sexualität und nackte Haut angeht, richtig stark, weil es gibt richtig viele Stellen, wo nackte Frauen sind. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber ich fand das, also der fünfte Band, der gehört für den nicht sogar noch zu den besten, weil der ziemlich gut beschreibt, was in den Charakteren vor sich geht. Und er zeigt natürlich auch ästhetische Szenen, die wir vermisst haben. Kommt es ja auch zu einer Verfolgungsjagd, die Falken werden dann zusammengetrieben und gejagt und jetzt sind sie alle auf der Flucht und dann springen wir wieder auch zurück zum Guts und was steht fest? Es ist ein Timeskip vergangen und Guts ist jetzt anscheinend wieder allein unterwegs. Ja, genau. Also es gab einen Timeskip und Guts war allein unterwegs und der wollte quasi seinen Traum finden. Er wollte Freiheit finden und er wollte unabhängig von anderen sein. Ja, wollte im Endeffekt sein eigener Herr sein, was im Endeffekt auch zu seinem Charakter passt. Und dementsprechend hat er auch die Falken verlassen. Ich finde zum Beispiel den ersten Auftritt von Guts wieder nach diesem Timeskip sehr stark, persönlich, weil ich so... Ja gut, du weißt ja, ich bin ja verbunden mit so schonen Jump-Action-Geschichten. Man könnte das natürlich ruhig lösen, dass man Guts zeigt, wie er irgendwie sich ein Haus gebaut hat auf dem Feld und lebt eigentlich für sich zurückgezogen mit einem Vollbart. aber so Old Man Logan-Style, weißt du? Aber die haben das ja so geklärt, dass er ja bei einem Turnier mitmischt, wie so ein typischer Shonen-Charakter. Und sagt, hier, ich bin zurück, nach meinem Training bin ich jetzt voll stark und so. Und ich leg mich jetzt mit dem besten Camper von euch an. Ich muss aber ehrlich gesagt gestehen, es würde auch gar nicht zu Guts passen, wenn er dieses, Bauernleben zurück führen würde. So, danach gehen wir mal wieder rüber zu einem Falken und zeigen, wie es ihnen praktisch gegangen ist. Und dass sie sich dann halt einen Söldnertrupp stellen, der beauftragt wurde vom König. Und darunter ist auch dieser komische, Typ aus dem Nahen Osten mit seinen Klingen. Genau, die Kuschane, die werden später sogar noch ziemlich wichtig. Ach, wirklich? Also, Ja, also das ist, ich sag mal, das ist wahrscheinlich das, so eine Art Osmanisches Reich, ne, könnte man sagen. Da wird es noch zum Krieg kommen später, also ziemlich relevant tatsächlich. Und zwar das Gespräch mit Kiaska und Guts und die ästhetische Szene, als sie wunderschönen, natürlichen Sex miteinander hatten. Okay, ich weiß, worauf du hinaus bist, du Schlingel. Willkommen zur neuen Episode des Sex Berserk Podcasts. Das ist Beste am Berserk. Mit und von und für Perverslinge. Aber ohne Scheiß, in Berserk macht der Fanservice wenigstens halbwegs Sinn. Weil es Dark Fantasy im Mittelalter wurden Frauen nochmal vergewaltigt, das ist Tatsache. Ich meine, ich finde, die Szene dürfen wir einfach nicht überspringen, um die muss es jetzt gehen. Jetzt. Okay, die haben dann nochmal zusammen ein Gespräch, alte Zeiten kommen nochmal auf und dann kommt jetzt diese Sexszene mitten im Wald. Das heißt, sie versuchen alte Erinnerungen aufzuleben, damals noch aus der Höhle und beide sind hier sicher irgendwie scheu, also Kaska zumindest sträubt sich noch ein bisschen. Dann kommt das Ganze, es ist halt für mich so wie so ein Dominanzkampf, weil Kaska ist hier so die Schwache, Guts legt ja danach praktisch, er übernimmt ja so die Alpha-Rolle jetzt beim Schlechtsverkehr. Dann erinnert er sich aber an die Kindertage zurück, wo er vergewaltigt wurde und auf einmal will er körperliche Nähe verhindern und wirkt Kaska. Und das sorgte für diesen das ist wirklich Stimmungsschwankung pur hier. Ja, genau, aber ich finde auch das Gespräch zwischen den beiden, Dialoge waren ja auch überraschend interessant. Das hat ja Kiaska zugeben, dass sie keinen Platz mehr finden konnte und dass sie Griffith wie einen Gott behandelt hat, obwohl er eigentlich nur ein Mensch ist. Und Griffith war für sie einfach so weit entfernt, sie konnte nicht reichen und als Guts auch in ihr Leben eintrat, war es für sie komplett vorbei. Und sie beschloss sogar, Selbstmord zu begehen, als sie auf dieser Klippe waren. Ja. Und diese Szene ist vor allem, oder besser gesagt, dieses Kapitel, wo sich das Ganze ausspielt, ist sehr wichtig für die Beziehung der beiden, weil Guts öffnet sich das erste Mal Kaska. Und ich glaube, die reißt auch irgendwo so einen Spruch von wegen, jetzt habe ich mich dir geöffnet und jetzt du mir. Und jetzt können die sich wirklich als vollwertige Lover ansehen. Jetzt haben die wirklich eine Verbindung richtig aufgebaut, weil beide kennen jetzt die Schwächen des anderen. Ja, genau. Ich würde sogar so weitergehen. Ich meine, Kaska war der einzige Mensch, also Guts hat sich nur Kiaska bisher wirklich geöffnet und das ist ziemlich interessant und es gab immer eine Mauer zwischen den beiden und das war eben Griffith, weil Guts war der Ansicht, dass Griffith für Kiaska bestimmt ist und andersrum bedeutet auch wiederum, dass das bedeutet wiederum, dass Guts da von Anfang wenig Chancen hatte und er war natürlich scheu und hatte dieses Traumata und war in sich gekehrt und sehr introvertiert und deswegen hat er von Anfang an Kiaska das Feld überlassen. Zum Thema. Aber warte mal, obwohl er sie liebte, obwohl er sie wahrscheinlich liebte, aber er unterdrückte seine Gefühle für Kiaska und Griffith. Und später meinte ja auch Judai, mach sie dir vielleicht doch klar, aber Guts, wollte sich vielleicht seine eigenen Gefühle nicht eingestehen, obwohl er unterbewusst wusste, dass er sie eigentlich liebte. Ja, weil er sich einfach Griffith verpflichtet gefühlt hat. Er hat gesagt, okay, das ist jetzt deine Bitch, ich hab mit dir halt nichts zu tun. Ja, also wenn zu diesem Thema, Guts ist mit einem Schwert geboren praktisch und damit aufgewachsen und ist immer dazu bestimmt zu kämpfen. Das wird hier auch mal wieder gut aufgegriffen. Bei der Szene, nachdem er ja diese Wiedervereinigung, was Sinne des Wortes hat mit Kaska, lässt er sich ja ein neues Schwert anfertigen bei einem Schmied. Und er fragt ja den Schmied, warum schmiedest du, glaube ich? Und er meint, weil das mein Vater schon getan hat und ich habe das gemacht, seit ich denken kann. Und dann wird Guts einfach selbst zum Denken gebracht und zieht daraus Parallelen. Wenn der Schmied damit geboren ist, damit aufgewachsen ist und nichts anderes kennt als zu schmieden, dann bin ich auch als Kämpfer geboren und aufgewachsen. Da festigt sich so seine Meinung. Ich glaube, das ist so dieser eine Wendepunkt, wo er noch sein Leben reflektiert und vielleicht doch noch einen Platz oder ein mögliches Comeback bei den Falken sieht und sagt, okay, ich bin vielleicht ein Kämpfer, das ist mein Traum, aber ich kann den auch bei den Falken leben. Okay, das denke ich nicht, weil ich meine, es war schon so, dass er sich wohlgefühlt hat bei den Falken, er hat endlich Freunde gefunden und Anschluss, all das, was innerhalb der Falkenbande passiert ist, konnte er nicht mehr für sich verantworten. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, er wollte sich nicht mehr anderen unterwerfen. Er wollte nicht mehr von anderen abhängig sein, sondern er wollte sich selbst finden. Also er wollte nicht den Ideen anderer Leute folgen, sondern er wollte, ja, wie soll man das ausdrücken, sich selbst finden, sozusagen. Ja, dann kommen wir eigentlich direkt zu der Rettungsmission. Und zwar wollen die in das Schloss einbrechen. Und da kannst du jetzt mal ansetzen. Vielleicht hast du noch was, was du einfügen willst. Ich würde einfach sagen, es ist immer leicht für Menschen, sich den Gegebenheiten hinzugeben, aber es ist schwer aus eigener Kraft. Ich denke, was hat das jetzt mit dem Einbruch in den Kerker zu tun bei der Rettungsmission von Griffith? Achso, nein, okay. Ja, gut, was kann man dazu sagen? Also, ja, da passiert halt nichts Großartiges. Ja, also ich meine, alle waren überzeugt, dass es mit Griffith, also alle haben irgendwie noch an Griffith geglaubt, alle dachten, okay, vielleicht wird es wie früher werden, aber dem war nicht so. Ich meine, nachdem sie Griffith gesehen haben, er war ein vollkommen kaputter Mensch. Es gibt da noch eine kleine Szene, wo einer dieser Jungen bei den Falken im Wald halt ein Monster entdeckt, was halt seinen Kumpel auffrisst. Oder hier gibt es auch irgendwie so eine Morphfrau, die halt irgendwie halb nackt ist. Die nackt ist eigentlich und beobachtet, wie der Junge sich erschreckt. Vielleicht ist das ja schon, dann wird ja der Junge vom Skull Knight gerettet und er verscheucht ja die Monster. Das war jetzt noch vor der Eclipse. Ich glaube, das war so, dass die Eclipse somit angekündigt wurde. Okay, er ist irgendwo im Wald, nicht weit von Guts entfernt. Da tummeln sich Monster und Skull Knight ist auch schon in der Nähe und alle bereiten sich auch vor, irgendwas wird gleich passieren bei der Rettungsmission. Auf jeden Fall, ja. Aber da wird am Ende des fünften Bandes wird ein neues Monster, würde ich schon sagen, vorgestellt. Und zwar nämlich diese Halbmensch-Halb-Hund-Hybrid. Die schwarzen Hunde, genau. Und der Anführer der schwarzen Hunde ist ja so ein Halbmensch-Halb-Hund-Typ. Und der führt jetzt hier eine Gruppe von Söldnern an, die irgendwo am Rande des Königreichs stationiert wurde. Und die mit denen will der König halt gar nichts zu tun haben, weil die ja halt so grausam vorgehen. Und die werden jetzt halt praktisch auf die Fersen vom Falken angesetzt. Ja, ich weiß es. Was sich aber am Anfang noch relativ menschlich gibt. Und dann kriegen wir die Vergangenheit von ihm geschildert, wie er im Knast damals war. Und es wurde gesagt, gut, ich lege mich auch mit den Größen an und den besiege ich locker. Auf jeden Fall wird uns hier wieder ein weiteres Monster vorgestellt, darauf will ich jetzt hinaus. Ganz ehrlich, der sechste Band, da tun mir so die Nebenfiguren richtig leid. Also es war das erste Mal, dass wir Nebenfiguren bei Berserk richtig leid tun. Okay, wieso? Weil nachdem diese schwarzen Hunde losgelassen wurden, unter anderem ja dieser Halbmensch-Halb-Monster-Hybrid irgendwie, hat er eine Rüstung bekommen. Seine Männer haben natürlich eine Rüstung bekommen und die sind drauf losgeritten. Aber sie waren ja gerade dabei, Gat zu verfolgen und die Falken. Und sie kamen, glaube ich, an einem kleinen Dorf vorbei, wo sie die ganzen Dorfbewohner ermordet haben, niedergebrannt haben und die ganzen Frauen vergewaltigt haben. Das heißt, die Frau wird vorgestellt, das ist ein kleines Mädchen wirklich, die begrüßt sie, hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Und er so, ja, ich hätte mal eine Frage, Kleine, sind hier ein paar verdächtige Typen vorbeigekommen? Und dann so, ich überleg mal, eigentlich bin ich in Stimmung gekommen und dann vergewaltigt er sie und das ganze Dorf wird einfach niedergemetzelt. So aus nicht, so weißt du, so richtig deescalated quickly, so, ja, ich zerstöre jetzt ein ganzes Dorf, bring alle Bewohner um, weißt du, und hier sind auch diese Szenen, wo dann die Falken vorbeireiten, also beziehungsweise sie reiten und hinter ihnen kommen halt die schwarzen Hunde und die haben halt einfach nackte weibliche Körper aufgespießt an ihren Schwerten und Speeren. So diese Szene ist einfach Beweis, wie grausam diese Dinger sind. Also wirklich, diese Nebenfiguren, die man halt in einem Panel gesehen hat, tun mir richtig leid. Ja, aber ich muss sagen, das passiert mir öfter bei Berserk. Also wenn ich sehe, okay, irgendwie ist der Charakter sympathisch, der wird ja auch sympathisch aufgebaut und dann stirbt er einfach. Also einfach so. Ich finde es sehr konsequent und ziemlich brutal vom Manga. Man muss aber sagen, Moira hasst einfach richtig weibliche Figuren, weil egal, wo weibliche Figuren vorgestellt werden, sind es immer richtig schwache oder die werden direkt vergewaltigt. Das kann es doch nicht sein, weißt du? Ja, ohne Scheiß. Also jeder steckt sein Ding in das andere Loch und dann geht's von einem Loch ins andere, ne? Okay, fassen wir mal zusammen für die Experten. Berserk ist ein einziger großer Manga, es ist eine einzige große Orgie mit Monstern drumherum. Ja, also es geht um Löcher und Schwerter. Ja, Guts legt sich halt mit diesem Monster-Typ an. Können sie dann trotzdem noch fliehen, indem sie ja die Brücke zerstören durch eine präparierte Falle und können dann doch irgendwie halbwegs fliehen. Was gibt's da noch zu sürgeln? Ja, aber dieser Monster-Typ, er verwandelt sich ja nochmal zusätzlich dazu, genau wie Zod damals. Ja. Und genau wie im Kampf gegen Zod ist halt erstmal Guts richtig verzweifelt, weil das ist halt ein Übermensch, das ist halt ein Monstrum, was halt Guts Schwert mit dem bloßen Mund aufhalten kann. Und wo wir jetzt denken, okay, er hat damals gegen Zod gar keine Chance gehabt, das war wirklich hätte eine Minute enden können, der Kampf. Ich weiß nicht, wie es passiert, ob es wirklich am Guts Training liegt, aber er schafft es irgendwie mit letzter Not, mit Hilfe seiner Kollegen, trotzdem noch dieses Monster zu besiegen, nachdem es sich verwandelt hat. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also Guts wurde ja mit der Zeit immer stärker und er war ja ein Jahr lang unterwegs und hat nur trainiert und gekämpft. Das haben wir alles nicht gesehen, das ist offscreen passiert. Von daher hat Guts nochmal Fortschritte gemacht und ist stärker geworden. Und die Falken mussten ja auch um ihr Überleben kämpfen. Und dementsprechend sind die solche Situationen gewohnt. Aber trotz dessen hatten sie ziemliche Schwierigkeiten damit. Und am Ende war es ja sogar so, dass Griffith als Geisel genommen wurde von diesem Apostel. Was mich halt so ein bisschen nervt ist, wo es halt so eine dramatische Kampfszene geht, ist, also Guts liegt jetzt gerade hier am Boden, ist kurz davor zu sterben, wieder mal bla, die Lage ist aussichtslos. Was passiert? Dieses riesige Monstrum packt sich einfach Kaska, reißt ihr die Klamotten ab und sagt, weißt du, er streckt seine Zunge aus, dass die aussieht wie ein Penis und versucht die halt so in Hentai-Manier mit Tentakel zu belästigen. Da denke ich mir so, warum muss das passieren? Ich meine, ist klar, es passt, das Ding, er wurde ja vorgestellt als einer, der es das wirklich gerne hat anscheinend, Frauen zu vergewaltigen und nie in seiner Höhle 100 Frauen durchfickt, aber er ist halt mitten im Kampf, tötet er die Gegner und dann ist er so, oh, heißt ein Weib, bevor ich dich töte, vergewaltige ich dich mit meiner riesigen Peniszunge, warum nicht? Ja, also ich denke, diese Apostelformen sind so übertriebene Karikaturen von den Menschen, die sie damals waren und dementsprechend wird das ja nochmal damit dargestellt, aber ich denke nicht, dass man das damit rechtfertigen kann. Miura wollte einfach ja, ein bisschen mehr Sexszenen, ein bisschen mehr Ästhetik. Denn, ich hatte ja mal sogar mal ein Berserk-Band dabei. Ich war mal mit Foto unterwegs. Und ja, die haben halt gesehen, was ich so lese. Und die waren so, okay. Nachdem sie Griffith gerettet haben und es eigentlich so aussieht, als würde alles wieder okay sein, kommt es ja zu der Feststellung, dass ja Griffith hier eigentlich nutzlos ist und dass man ihn sein Leben lang um ihn kümmern müsste und er jetzt die Falken nicht mehr richtig anführen kann. Das heißt, es ist halt so ein Trauerspiel in dem Sinne. Griffith versucht ja dann zu fliehen, nachdem jetzt ja eigentlich alles ruhig geworden ist, mit einem Pferd, mit einer Kutsche, wo er sich eigentlich kaum bewegen kann. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Und er wird ja dann vor... Oder er... er denkt selber nochmal über sein Leben nach, stellt sich eine Zukunft vor, in dem er immer im Bett liegen wird und von Kaska gepflegt werden muss. Und er will das Schicksal gar nicht mehr haben. Er will nicht mal leben praktisch. Er hat den Willen verloren und will sich selbst umbringen. Das Einzige, was ihm am Leben gehalten hat, in diesem Kerker, war ja Guts. Und das Einzige... was er am meisten hatte, war in diesem Kerker ebenfalls Guts. Also für ihn war es so, als würde ihn Guts, als er den Guts verraten. Und wir haben ja auch vorhin davon gesprochen, wie gesagt, dass er diese Distanz aufgebaut hat. Und dann kommen wir auch schon zum großen Finale. Der Behelit geht auf, gefüllt durch den Hass von Griffith auf sich selbst, auf die Welt, auf das Schicksal. Und die Eklipse beginnt endlich. Die Eklipse, genau. Falken werden in eine dunkle Dimension gezogen und dann tauchen von überall irgendwelche krassen Monster auf. Und alle werden abgeschlachtet. Ich finde ja diese Szene richtig geil, das war bei, ich glaube, Kapitel Die Herabkunft oder so, was auch mit einem Splashman anfängt, wo einer der Apostel, diese riesige, nackte Frau praktisch, man sieht halt nur noch das riesige Gesicht von ihr, wie sie halt nach oben geht, mit der Brust voraus, mit den Hintern voraus, so dass man wirklich sie halt komplett nackt sieht. Das ist eine riesige, nackte Vibe, die sich dann mit den Flügeln umhüllt, mit ihren schwarzen Flügeln, und auf einmal hat sie halt so eine Domina-BDSM-Outfit an. Ja. Genau, die sind schon ganz witzig, diese Gottes. Und die wurden halt zu, zu Karikaturen von sich selber. Also es sind überzeichnete Versionen von ihrem menschlichen Dasein. Ja, daher leite ich ab, dass dieser Typ mit dem Gehirn, mit dem großen Gehirn wahrscheinlich stolz war auf seine Intelligenz und deswegen wurde er auch so gezeichnet, mit einem riesigen Gehirn. Auf jeden Fall, ja, könnte man daraus schlussfolgern. Aber wie gesagt, es gibt ja diese Verbindung zwischen Skull Knight und zwischen Void. Ja, das ist dieser Typ mit dem Gehirn. Könnte, denke ich, noch ziemlich viel interessant werden. Wir haben auch, denke ich, eine wichtige Sache übersprungen. Und zwar ging es bei diesem Kerker noch um die Geschichte rund um Geiserich. Denn Geiserich sieht genauso aus wie Skull Knight. Und Geiserich war jemand, der, sag ich mal, ein ganzes Königreich beherrscht hatte. Ja, dann kamen eben vier Engel und haben dieses Königreich zerstört. Die Eclipse ist in dem Sinne eigentlich nicht wichtig für mich inhaltlich, weil da für die Charaktere selbst nicht viel passiert. Es gibt aber den Flashback von Griffith, der fällt jetzt diesmal nicht so kurz aus. Ich glaube, über den müssen wir noch kurz reden. Okay, ja, ich würde schon über die Clips noch ein bisschen sprechen. Also ich finde, da ist einiges wichtig. Ja, erzähl, was kannst du noch beifügen? Okay, also zum einen gab es natürlich die Vergewaltigung von Kiaski. Ja, Griffith von Kiaski, sehr ästhetisch natürlich, also sehr sehr schön, dass es vorkam. Da haben wir auch wieder diese typische Referenz, die wir öfter in Berserk gesehen haben. Griffith hat ja Kiaska von der Vergewaltigung gerettet, jetzt vergewaltigt er sie. Das sind immer diese Gegensätze, die man öfter im Manga sieht. Und es gibt verschiedene Erklärungen, wieso er Kiaska vergewaltigt hat. Natürlich, um Guts eine reinzuwirken, weil er Guts hasst. Aber es gibt natürlich auch eine es gibt auch eine Funktion im plottechnischen Sinne. Und zwar, er hat ja Kiaska vergewaltigt und das Kind, was in Kiaska drin war, verdorben, sag ich mal, mit seiner Aura oder wie man das nennen will. Wo wurde denn gesagt, dass Kiaska von Guts schwanger ist? Das passiert später. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, war das ein Spoiler? Das war ein enormer Spoiler für mich, dankeschön. Auch da muss ich mich wieder aufregen, aber wir haben das ja schon ein bisschen abgesprochen, wo die Falken ums Überleben kämpfen, das heißt auch Kiaska mal wieder, stellt sich irgendein Monster, was halt Tentakel hat und sich natürlich vergewaltigen will. Ich dachte mir so, okay, das ist Dark Fantasy, bla bla, wir haben jetzt vorher schon ein paar Kapitel da, hier und da eine Vergewaltigung gesehen, jetzt kämpfen die Falken ums Überleben, es geht um das, es geht wirklich um Überlebenskampf, die Leute werden abgeschlachtet, aber du hast eine weibliche Figur und du lässt sie wieder vergewaltigen, warum machst du das als Autor? Das hat mich richtig aufgeregt. Ja, ohne Scheiß, verstehe ich absolut. Ich meine, es gibt 6 Szenen, die sind im Berserk, würde ich sogar sagen, sinnvoll, aber es gibt auch manche, die sind einfach da, damit sie da sind. Was soll man noch sagen, die ganzen Falken werden halt eben abgeschlachtet und irgendwie scheint Guts und Kiaska das doch noch überlebt zu haben. Und ich würde hier dann tatsächlich einen Cut machen. Alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr bis hier gehört habt, schreibt in die Kommentare #Guts hat einen großen Schwanz. Jawohl.